Herr Kemmer, Sie können sich doch sicher erinnern, dass Sie uns im letzten Jahr versprochen haben, dass unsere Schule bald eine neue Cafeteria bekommt. Können Sie uns dazu vielleicht etwas Neues sagen? Ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich ein wichtiges Thema für euch. Aber bitte, ich habe letztes Jahr gar nichts versprochen. Ich habe den Eltern nur gesagt, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass die Cafeteria so bald wie möglich renoviert wird. Und das habe ich getan.